Fantastisches. Eine Traumvision. Der Schüler des Yoga ist, wie jeder andere, von seinen Leistungen überzeugt. Auch seine Erfahrung hat er mehr im Licht als im Schatten gesehen. Doch die Welt kennt auch die Nacht. Wer immer zu des Tags die Schönheit der Dinge bewundert, dem wird mit Sicherheit auch manch ein Schrecken in der Nacht widerfahren, weil das zusammengehört. Die Natur bringt es mit sich, dass einem Menschen beides zu regulären Anteilen gegeben sein wird. Übertreiben wir es bitte nicht bei dem Versuch, eine Balance solcher Dinge zu bewirken. Eine Balance hat noch nichts Lebendiges hervorgebracht. Wir üben die Andacht und die Meditation, vielleicht nehmen wir dazu auch eine vorübergehende Positur aus dem Gebiet des Hatha-Yoga ein. Dabei soll sich manch ein Zustand von uns einstellen, der sich zeitweilig wohltuend und erfrischend auf den Geist des Menschen auswirken kann. Eine gewisse Erholungsfähigkeit möchten wir bei uns aufbauen und einrichten. Ein Zustand, bei dem man sich durch Ruhen regenerieren kann, soll dem Menschen gerecht sein. Mit Balancieren hat das jedoch wenig zu tun. Eine gewisse Ruhe kann man auch beim Gehen erfahren. Genauso ist uns so etwas beim Sitzen oder beim Liegen gelungen. Sogar das Fahrradfahren wird auf eine solche Weise Spaß machen. Man soll sich in Ruhe mit der Umgebung befassen oder dabei eine Innenschau betreiben. Man soll sich so etwas erarbeiten, was ausmacht, wie man zum Leben eingestellt sein wird.